Russland 1945. Noch herrscht Krieg. In schwer zerstörten Berlin arbeitet Dr. Hans-Wolfgang Pretorius in seinem unterirdischen Labor an einem einmaligen Forschungsprojekt. Seine gesamte Karriere, ja sein ganzes Leben, hat er nur einer einzigen Sache gewidmet. Der Erhaltung von Frankensteins Herz. Vorsicht, Fritz! Vorsicht! Das Herz darf keinen unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden. Es schlägt jetzt schon seit mehr als 100 Jahren. Und der Führer möchte, dass es noch weitere 100 Jahre schlägt. Ja, ich weiß, Herr Doktor. Und der Führer kann wahrhaft stolz auf Ihre Arbeit sein. Stimmt es denn tatsächlich, was man sich über dieses furchterregende Herz erzählt? Birgt es das Geheimnis der Unsterblichkeit? Wer weiß, Fritz, wer weiß. Nicht auszudenken, welch unschätzbares Juwel der Wissenschaft hier vor uns in dieser Nährlösung schlägt. Wir könnten Armeen unsterblicher Kampfeinheiten heranzüchten. Wer kann das denn nicht zeitnah sein? Öffnen Sie die Tür! Nun gut. Fritz, öffne die Tür! Sofort öffnen, sage ich! Heil Hitler! Mein Herr? Und der Pretorius? Ja. Ich bin General Wolfenbach. Aber ausdrücklichen Befehl vom Führer, Ihr Forschungsobjekt in Gewahrsam zu nehmen. Das können Sie nicht! Es ist überaus empfindlich. Was ist das? Dieses zuckende Stück Fleisch hier in der trüben Brühe? Frankensteins Herz, Herr General. Frankensteins Herz. Es kann nie sterben. So. Männer, verpackt diesen ekelerregenden Klumpen in unseren Spezialkanister. Nein, bitte. Mein Lebenswerk. Festhalten, Herr Professor, beruhigen Sie sich. Nein. Sie werden es beschädigen. Seien Sie unbesorgt, Herr Professor. Wir werden gut auf Ihren Schatz achtgeben. Ich bin sicher, dass sich der Führer für Ihre engagierte Arbeit erkenntlich zeigen wird. Wir müssen jetzt gehen. Pflicht ruft. Haben einen Krieg zu gewinnen. Leben Sie wohl. Männer! Heil und Hitler! Nein, das kann nicht sein. Mein Lebenswerk. Herr Professor, ist Ihnen denn nicht gut? Soll ich Ihnen einen Schnaps holen? Lass mich, Fritz. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Um Himmels Willen! Herr Doktor, Sie zerstören ja alles! Warum soll ich weiterleben? Mein Leben! Es macht nun keinen Sinn mehr. Für all die Jahre der Entbehrung. Umsonst. Sinnlos. Völlig sinnlos. Was für eine Ironie des Schicksals. Niemand wird will über das Geheimnis von Frankensteins Herz kommen. In Hiroshima von Jörg Buttgereit. Der etwas unglückliche Einfall der Drehbuchautoren, den Beginn der Geschichte in Deutschland des Dritten Reiches spielen zu lassen, muss als besonders pietätlose Geschmacklosigkeit gewertet werden. Überhaupt wird die ganze Geschichte primitiv, zusammenfantasiert, reichlich verworren und inhaltlich unzulänglich. Die für das Genre des utopischen B-Films übliche Unbekümmertheit gegenüber dramaturgischen Regeln macht den Film zu einer reinen Nummernrevue mit zweifelhaften Elementen der Kriegsberichterstattung. Das Interessanteste an diesem Schwachsinn ist vielleicht noch die bescheidene Tricktechnik des Films, obwohl er ansonsten alles enthält, was der japanische Katastrophenfilm in der Regel zu bieten hat. Obskure Küchen, forschender Mediziner, riesenhafte Wesen, sowohl künstlich geschaffene wie urweltentsprungene, Erdbeben, Feuersbrünste, Atombomben und ziemlich unappetitliche Gruseleffekte. August 1945, am anderen Ende der Welt, in Hiroshima, Japan. Wir befinden uns in einem Militärkrankenhaus. Ich fürchte, dass Sie uns den Kanister zu spät geschickt haben. Durch den Krieg sind unsere Forschungsmittel mehr als begrenzt. Und unsere Zeit erst recht. Ja, leider. Dabei habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass der Kanister aus Deutschland sicher bei Ihnen ankommt. Es hat eine geheime Übergabe inmitten des Pazifischen Ozeans gegeben. Und hier, Herr Professor Shimura, habe ich noch eine schriftliche Nachricht aus dem Führerbunker für Sie. Natürlich. Ich danke Ihnen. Frankensteins Geschichte ist alt, Herr Leutnant. Haben Sie je davon gehört? Gehört habe ich schon davon, aber sie nie verstanden oder gar geglaubt. Frankenstein war ein Wesen, das man künstlich aus Leichenteilen erschaffen hat und dessen Herz damals durch Stromimpulse in Gang gesetzt wurde. Seitdem hat es nie aufgehört zu schlagen. Verstehe. Aber wo liegt für uns die wissenschaftliche Bedeutung dieses Herzens? Nun, wir wollen erforschen, ob man menschliche Körperteile nachbilden und wachsen lassen kann. Sie belieben zu scherzen, Herr Professor. Das würde ich mir nie erlauben. Aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen, Herr Leutnant. Ich möchte nicht noch mehr Zeit verlieren und gleich mit meinen Untersuchungen beginnen. Denn sollten sich meine Vermutungen bestätigen, können wir in Zukunft viele Menschenleben retten. Öffnet sich eine Luke in seinem stählernen Rumpf und entlässt eine silbergraue Atombombe in den Morgenhimmel. Diverse Fankritiker mögen hinter der offensichtlichen Konzeptlosigkeit der Drehbuchautorin natürlich gleich die gut gemeinte Warnung vor der Bombe wittern. Dabei folgt das sogenannte Drehbuch lediglich einem Strickmuster, das sich in zahllosen anderen japanischen Genreproduktionen wiederholt. Erfolglos wird hier versucht, durch ärgerliche realpolitische Anspielungen die naiv-abenteuerliche Ebene des Films zu verlassen. Was die Verleihwerbung als das Filmereignis des Jahres anpreist, entpuppt sich als zweitklassiges Farbspektakel voller Ungereimtheiten, Pappdeckelkulissen und melodramatischem Handlungsaufbau. Der amerikanische Strahlenspezialist Dr. James Adams leitet das Internationale Strahlenforschungsinstitut in Hiroshima. Noch heute, 20 Jahre nach dem folgenschweren Atombombenabwurf, lastet die Schuld auf den Schultern des amerikanischen Wissenschaftlers. Adams weiß, er ist hier, um das Feindbild des bösen Amerikaners zu bekämpfen. Tatsächlich ist es ihm gelungen, zarte Bande zu seiner japanischen Mitarbeiterin Dr. Takako Mizuno zu knüpfen. Sie ist eine attraktive, moderne junge Frau, die offenbar in der Lage ist, zu vergeben. James Adams und Takako Mizuno führen der Welt vor, dass amerikanisch-japanische Völkerverständigung auch unter den schweren Vorzeichen eines atomaren Holocaust verwirklicht werden kann. In der Krankenabteilung des Strahleninstituts sind Dr. Adams und Dr. Mizuno gerade bei der Visite. Guten Morgen, Frau Kamashita. Na, gut geschlafen? Ja. So. Gut. Sehr gut. Ich bin zufrieden mit Ihnen. Dr. Adams? Ja? Ich wollte Ihnen noch etwas geben. Hier, das habe ich heute früh für Sie fertig gestickt. Hm. Als Dank für alles, was Sie für mich tun. Ein besticktes Seidenkissen? Wie wunderschön. Für mich? Ja. Oh, vielen Dank. Es ist wundervoll. Ich danke Ihnen. Nehmen Sie das hier ein. Und versuchen Sie noch etwas zu schlafen. Ja, Herr Doktor. Sie ahnt es. Sie ahnt, dass sie nicht mehr lang zu leben hat. Ja, ich rechne höchstens noch mit 2 Wochen. Die Strahlenbelastung, die sie schon im Mutterleib ausgesetzt war, ist einfach zu hoch gewesen. Deshalb wollte sie auch unbedingt ihre Stickerei für sie beenden. Die gesamte Wissenschaft vermag nicht, ihr Leben zu retten. Und wir müssen mit verbundenen Händen dabei zusehen, wie sie unter entsetzlichen Qualen dahin vegetiert. Sind nicht auch ihre Eltern damals umgekommen? Ja, ihre Mutter war so verstrahlt, dass sie kurz nach der Niederkunft verstorben ist. Unsere Aufgabe wird es sein, aus dieser Tragödie das Beste für die Menschheit zu machen. Auch wenn wir im Moment nur die Auswirkungen der radioaktiven Strahlung auf den menschlichen Organismus beobachten können. Dr. Adams, ich muss jetzt ins Labor. Sehen wir uns heute Abend, Frau Doktor? Die Pflicht ruft. Es ist schon dunkel, als Takako Mizuno ihre Straße in einem Vorort von Hiroshima entlang geht. Dunkle Gestalt vor ihr über die Straße. Aus einem Vorgarten kommt aufgeregt ein alter Mann gelaufen. Haben Sie das gesehen? Dieser hässliche Junge, der hat doch tatsächlich meinen Hund getötet. Ihm glatt die Kehle durchgebissen. Wo ist er hin? Guter Mann, so beruhigen Sie sich doch. Jagen Sie ihn nicht nach, das ist zu gefährlich. Der war ja völlig verdreckt, wie ein obdachloses Kind. Nur viel zu groß. Hatte ganz zerrissene Kleidung an. Adams, schön, dass Sie da sind. Das Essen ist schon fertig. Der steht Ihnen gut, der Kimono. Oh, danke. Das ist für Sie. Oh, so wunderschöne Blumen. Nehmen Sie doch Platz. Was war das? Da unten. Das Taxi. Es hat jemand angefahren. Jetzt fährt der Fahrer doch einfach weiter. Sehen Sie, das ist der streunende Junge, von dem ich Ihnen gestern erzählt habe. Er ist am Bein verletzt. Aber aufstehen kann er. Hallo, warte bitte. Er hat Angst. Er ist völlig verschreckt. Ich werde ihm etwas zu essen runterwerfen. Hier, für dich. Er scheint wirklich einen riesigen Hunger zu haben. Aber was ist das für ein Junge? Er ist merkwürdig entstellt und so groß. Wirkt aber tatsächlich noch wie ein Kind. Nun ist er fort. Wie kann man ihm nur helfen? Ich werde mich morgen darum kümmern, dass man ihn aufgreift. Auch aus wissenschaftlicher Sicht scheint mir dieser Junge interessant. Ich würde ihn gern mal untersuchen. Ein entstellter, wildlebender Junge, der seit geraumer Zeit die Gegend um Hiroshima unsicher macht, ist jetzt von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen worden. Er ist ca. 20 Jahre alt und kann nicht sprechen. Das heißt, der großwüchsige Junge habe sich von gelegten Haustieren, die er roh verschlungen haben soll, ernährt. Da es sich bei dem Jungen wahrscheinlich um eine seltene Mutation handelt, haben die Wissenschaftler des Strahleninstituts in Hiroshima in ihre Obhut genommen. Näheres über den Jungen soll morgen in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Ruhe bitte! Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Presse, bitte setzen Sie sich. Sie werden später noch Gelegenheit bekommen, den Jungen zu fotografieren. Unsere Untersuchungen und Nachforschungen haben ergeben, dass es sich bei dem von uns aufgegriffenen Jungen, den wir Ihnen in wenigen Augenblicken präsentieren werden, eindeutig um eine Mutation handelt. Eine Laune der Natur, die sogar in der Lage zu sein scheint, sich selbst zu reproduzieren. Das erklärt vielleicht, warum er unaufhaltsam wächst. Das möchte ich mal sehen. Ja, meine Damen und Herren. Ich wage gar zu spekulieren, dass es sich bei dem Wesen um eine seltene Mutation handelt, die aus dem seit 1945 verschollenen Herzen Frankensteins entstanden sein mag. Und Sie wissen, dass bisher von der Wissenschaft über den Verbleib dieses Organs nur spekuliert werden konnte. Jetzt haben wir die Aussage eines Arztes, der beschwört, Ende der 40er Jahre ein kleines wildes Kind in den Ruinen eines Militärkrankenhauses gesehen zu haben. Richtig. Wie es dort überleben konnte, ist nach wie vor ein Rätsel. Doch heute haben wir berechtigten Grund zu der Annahme, dass die ungeheure Menge an Radioaktivität, die nach dem Atombombenabwurf in dieser Gegend zu verzeichnen war, dieses Wesen aus Frankensteins Herz gezeugt hat. Wir werden natürlich weiter forschen und Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Wichtig erscheint uns zunächst, das unnatürliche Wachstum des Jungen zu stoppen. Schon jetzt haben wir Probleme, eine geeignete Unterkunft für das Wesen bereitzustellen. Wie groß wird dieses Wesen noch werden? Wie alt ist dieser Junge? Wir wissen es noch nicht. Aber nun wird meine Kollegin Dr. Mizuno Ihnen den von der Atombombe getauften Sohn von Frankenstein vorstellen. Ich bitte Sie, äußerste Ruhe zu bewahren und keine Blitzlichter zu benutzen. Wir haben herausgefunden, dass er auf grelles Licht empfindlich reagiert. Das Geschöpf hat Zutrauen zu Frau Dr. Mizuno gefunden und wird sich ruhig verhalten, solange sie bei ihm bleibt. Es ist also nicht gefährlich. Da es aber möglich ist, dass es wegen seines grotesken Aussehens in frühester Kindheit misshandelt wurde, bitte ich Sie, nicht zu nah an das Wesen heranzutreten. Komm, mein Lieber. Ist ja gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Die Leute wollen dir nichts tun. Sie wollen nur ein Foto von dir machen. Ja, die Zeitung. Du bist jetzt berühmt. Nein, so, seien Sie doch vernünftig. Das kriegt nicht, er schützt ihn. Frankenstein nennen, ist heute aus dem Strahlenforschungsinstitut in Hiroshima entflohen. Augenzeugen zufolge ist Frankenstein durch das Blitzlichtgewitter einiger Pressefotografen aufgeschreckt worden und sodann Amok gelaufen. Bei dem Zwischenfall sind 14 Menschen verletzt und 2 getötet worden. Das Wesen hat sich bei seiner Flucht die rechte Hand abgerissen, mit der es durch eine Kette gesichert war. Für die Gegend von Hiroshima wurde der Notstand ausgerufen. Frankenstein gilt aufgrund seiner Verletzung als sehr gefährlich. Weiterhin sei zu befürchten, so Dr. James Adams vom Strahlenforschungsinstitut, dass das Wesen ungewöhnlich schnell wachsen wird. Die Bevölkerung um Hiroshima wird aufgefordert, sich sofort mit der Polizei in Verbindung zu setzen, sollte sie das großwüchsige Geschöpf sichten. Des Weiteren wurde die Gegend zwischen Hiroshima und Matsuyama von einem gewaltigen Unterseebeben heimgesucht. Flutwellen verwüsteten die Küstengebiete. Boote mit in die Tiefe. Das Meer beginnt zu brüllen. Kräftige Luftblasen halten die Luft. Unglaublich. Frankensteins abgerissene Hand legt tatsächlich weiter. Wir sollten sie schleunigst in die Näherlösung setzen. Ja, sofort. Erstaunlich, wie sie sich mit den Fingern fortbewegen kann. Faszinierend. Der Stumpf hat auch aufgehört zu bluten. Sie ist jetzt wie ein abgeschlossener eigener Organismus. Überlebensfähig. Aber was bedeutet das für unseren Frankenstein? Ich wage gar nicht daran zu denken. Aber voraussichtlich wird ihm seine Hand wieder nachwachsen. Das wäre sensationell. Und es würde bedeuten, dass Frankenstein tatsächlich unsterblich ist. Ja, und dass er einen unschätzbaren Fund für die Wissenschaft darstellt. Schon aus diesem Grund müssen wir verhindern, dass er von der Polizei oder dem Militär getötet wird. Takako, ich weiß, wie sehr dir unser Frankenstein-Junge in all den Wochen ans Herz gewachsen ist. Doch wir müssen auch einsehen, dass er im Moment eine Bedrohung für ganz Japan darstellt. Vielleicht sogar für die ganze Welt. Erst heute früh hat mich eine Meldung erreicht, dass ein Bauernhof außerhalb von Hiroshima verwüstet wurde. Die Rinder wurden bestialisch getötet und teilweise gefressen. Aber so etwas würde unser Frankenstein nie tun. Dazu wäre er körperlich kaum in der Lage. Außerdem war er in den letzten Tagen so zutraulich gegenüber den Menschen hier geworden. Ich weiß, Takako. Mir fällt es ja auch schwer. Aber er wird in nächster Zeit immens weiterwachsen und so zu einer immer größeren Bedrohung für die gesamte Menschheit werden. Meine Berechnungen haben ergeben, dass er in wenigen Tagen eine Größe von 10 Metern erreicht haben könnte. Wir haben schon genug Leid über dieses Land gebracht. Wir dürfen einfach kein Risiko eingehen. Wir können doch nicht zulassen, dass sie ihn brutal hinrichten. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Je länger wir warten, desto zerstörerischer müssen auch die Waffen sein, die man gegen ihn einsetzen muss. Moment mal, was ist denn da los? Mach doch bitte mal den Fernseher laut. Wir unterbrechen unsere laufenden Sendungen für eine wichtige Mitteilung an die Bevölkerung von Hiroshima. Soeben ist ein 20 Meter großes Ungeheuer, das von den Behörden Gabora genannt wird, in der Stadt aufgetaucht. Bitte verhalten Sie sich ruhig und lassen Sie Ihr Radio oder Fernsehgerät für aktuelle Informationen eingeschaltet. Ich wiederhole. Ein gigantisches Monstrum ist in Hiroshima und beginnt die Stadt zu zerstören. Die örtlichen Behörden haben mit der Evakuierung Hiroshimas begonnen. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Polizei und des Militärs. Aber das ist ja unglaublich. Oh mein Gott. Die Menschen erleben. Blick in den massigen Körper des Urweltgiganten. Doch die Angriffe bleiben wirkungslos. Raketen prallen ab an der fiktiven gepanzerten Haut des Ungetüms. Und Dora setzt seine Verwüstungen fort. Takako, da, unser Frankenstein-Junge. Gott sei Dank, er lebt. Das Militär hat ihn noch nicht gefunden. Er ist riesig geworden. Er wächst noch schneller, als ich vermutet habe. Er will uns vor diesem Untier retten. Hoffen wir, dass er eine Chance gegen das Biest hat. Den Rücken der Echse gesprungen und dann mit einem gewaltigen Schlag den Kopf der Dora und den Echsenjungen von seinem Rücken. Er fällt in ein Wohnhaus. Er schlägt durch alle Etagen. Hoffen wir, dass alle Bewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen haben. Er rappelt sich wieder auf, scheint jetzt sehr wütend zu sein. Sein Gesicht ist seine Fratze verzerrt. Er greift durch das Horn auf der Schnauze der Echse und wirbelt das große Tier herum. Fällt dabei das Dach eines Hauses im Weg. Es liegt jetzt auf den Rücken, Kraftstein reißt an den Horn, Blut beginnt zu spritzen, er bricht es ab. Krankenstein hat das Horn der Echse abgerissen. Dieses Gebrüll, es sind die schwersten Schreie einer Urwelt-Echse. Dieser Lärm ist unvorstellbar. Sehr verehrten Zuschauer, ich kann meine eigenen Worte kaum verstehen. Krankenstein vollbringt es jetzt tatsächlich. James, siehst du das? Was ist das? Da kommt ein heller Schein oder Strahl aus der großen Wolke. Was kann das sein? Keine Ahnung. Takako, wir müssen jetzt auf alles gefasst sein. Es sieht ganz so aus, als wenn... Ja, richtig. Dieser seltsame Strahl umhüllt Gabora, fängt ihn ein wie in einer Seifenblase. Es muss so etwas wie ein Energiestrahl sein. Nein! Wie ist das möglich? Jetzt beginnt die Riesenhexe zu schweben, steigt immer höher. Frankenstein soll sich bloß fernhalten von diesem Strahl. Der ist sicher gefährlich. Keine Sorge. Er erkennt die Gefahr. Schon rennt er wieder aus der Stadt in den sicheren Wald. Aber dieses gigantische Vieh steigt höher und höher und verschwindet auch glatt in dieser Wolke. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Wolke entfernt sich unnatürlich schnell. Da muss doch irgendwas drin sein in dieser Wolke. Es sieht mir ganz so aus, als wenn das Wolkengebilde so etwas wie eine Tarnung ist. Aber wofür? Was in Gottes Namen hat sich darin vor uns verborgen? Die ersten Sonnenstrahlen eines neuen Morgens scheinen auf die zerstörten Wolkenkratzer Hiroshimas. Die Stadt wird sich von dem Kampf der Titanen erholen. Die Menschen hier haben gelernt, mit Katastrophen zu leben. Doch noch immer schwebt dieses unheimliche Wolkengebilde über der Stadt. Die Wolke beginnt sich zu teilen. Etwas Metallisches wird sichtbar, schwebt aus der großen weißen Wolke herab. Eine silberne, rotierende Scheibe. Eine fliegende Untertasse. Sie schwebt mitten über der stillen Stadt und kommt schließlich in der Luft zum Stehen. Dem Bodenbleib der Erde. Hier spricht Nummer 1. Ich bin das Oberhaupt einer euch weit überlegenen Rasse von dem Planeten Nebula 14. Da die zwei kräftigen Brunnen unseres Sternennebels die Wasservorkommen unseres Heimatplaneten auszutrocknen drohen, sind wir gezwungen, den Fortbestand unserer Rasse auf euren fruchtbaren Planeten zu sichern. Das Monster, das ihr Gabora genannt habt, war von uns gesandt. Es wollte euch vernichten. Leider hat das von euch als Frankenstein bezeichnete Wesen unsere Eroberungspläne zeitweilig durchkreuzt. Doch dies wird uns nicht aufhalten. Wir fordern die Bevölkerung der Erde hiermit auf, sich uns zu unterwerfen. Zeitgleich werden wir mit der endgültigen Zerstörung eurer Großstädte beginnen. Ihr habt die Erde über Jahrhunderte ausgebeutet, zerstört und verschmutzt. Ihr seid es nicht wert, länger auf diesem fruchtbaren Planeten zu leben. Ende. Aus der Mitte der Unterseite des rotierenden Raumschiffs wird nun etwas Fragiles herausgefahren. Es ist eine Laserkanone. Ist dies das Ende der Welt? Jetzt weiter tapfer sein. Hiroshima wird von Außerirdischen angegriffen. Was? James? Um Gottes Willen. Wird diese Stadt denn niemals Frieden finden? Komm jetzt raus! Wir müssen zu den anderen in die Luftschutzkeller. Nein! Ich will mich nicht verkriechen. Wenn Frankenstein wieder auftaucht, will ich zu ihm gehen. Wir stehen in seiner Schuld. Er hat uns vor diesem Ungetüm gerettet. Ich will, dass er sieht, dass wir stolz auf ihn sind. Er darf sich nicht ausgestoßen fühlen. Also gut, vielleicht hast du recht. Wo dieses UFO auftaucht, könnte auch unser Wesen auftauchen. Aber ich bezweifle, dass er den Laserkanonen der Außerirdischen gewachsen ist. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. feurigen Behausungen zu vernichten. Und diese kleinen Bimsenflugzeuge. Lächerlich. Kanonen des UFOs zerschneiden unsere Kampfflugzeuge wie Butter. Wie sollen wir uns bloß? Möge Gott uns beistehen. Da! Es ist Frankenstein! Er ist gekommen, um uns zu helfen. Er ist schon wieder mächtig gewachsen. Er ist jetzt bestimmt 20 Meter groß. Trotzdem, der Laser des UFOs wird ihn in Stücke zerfetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, abermals ist unsere Stadt einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt. Eine vom Aussterben bedrohte außerirdische Rasse vom Planeten Nebula 14 ist im Begriff, Hiroshima zu zerstören. Ihr riesiges Raumschiff schwebt über unsere Stadt und zerstört mit seiner todbringenden Laserkanone ganze Präfekturen. Und als wäre das nicht schon genug des Unheils, ist soeben das Frankensteinwesen aufgetaucht. Mittlerweile auf bestimmt 20 Meter Größe gewachsen. Der Koloss scheint sich jetzt dem UFO zu nähern. Frankenstein kann den blitzartigen Todesstrahl des Lasers nur haarscharf entkommen. Immer wieder springt er zur Seite, versteckt sich hinter Gebäuden. Frankenstein, sei vorsichtig! Frankenstein ist jetzt am rechten Bein getroffen worden. Er blutet. Wütend nimmt er herumliegende Autos und jetzt sogar Panzer und wirft sie gegen das Raumschiff. Ja, Frankenstein! So ist es richtig! Zeig den Aliens, dass wir uns nicht so leicht geschlagen geben werden! Das Wesen scheint jetzt etwas auszurücken. In Zickzackkurven rennt er auf das Ufer zu, ständig unter Beschuss. Er hinkt, sein Bein blutet ziemlich stark. Jetzt, unter Anlauf, springt auf ein Haus und macht einen Satz! Richtung Raumschiff! Und... Jawohl! Frankenstein ist auf das UFO gesprungen! Es trudelt unter seiner Last! Verliert an Höhe! Es stürzt ab! Es stürzt in einen ganzen Wohnkomplex! Oh mein Gott! Frankenstein! Diese Explosion kann kein Lebewesen überleben. Empor. Ein flammendes Inferno. Das Frankensteinwesen ist noch am Leben, aber es brennt. Wie furchtbar. Doch jetzt rappelt es auf, entsteigt den Flammen her, versucht die Flammen an seinem Kopf auszuschlagen, wälzt sich am Boden, bis er erschöpft liegen bleibt. Frankenstein! Frankenstein! Takako, bleib hier! Das ist zu gefährlich! Was ist das? Zwei offenbar lebensmüde Menschen laufen direkt auf das Inferno zu. Ein Mann und eine Frau. Der Mann scheint die Frau zu verfolgen oder zurückhalten zu wollen. Und jetzt öffnet sich eine Luke an dem brennenden Raumschiff. Ja, wirklich! Es sieht ganz so aus, als ob etwas, eine Gestalt aus dem Inneren des Raumschiffs heraustreten will. Es ist einer dieser Außerirdischen, vielleicht der, der sich Nummer 1 genannt hat, der Kapitän des Schiffes. Verehrte Zuhörer, ein entsetzlicher Anblick offenbart sich uns. Ein, ja, krakenähnliches Ding, Geschöpf, gleitet aus der Luke! Takako! Vorsicht! Da ist eins von diesen Aliens! Die außerirdische Kreatur scheint mit seinen langen Tentakeln die Frau greifen zu wollen. Der Mann ist zu weit entfernt, um sie retten zu können. Doch da bäumt sich im Hintergrund der schwer gezeichnete Frankenstein-Koloss auf. Seine mächtige Faust schnellt auf das ekelerregende Alien zu und erschlägt es mit einem Streich. Frankenstein, ich bin es. Du hast mir das Leben gerettet. Takako, jetzt komm schnell weg hier. Das Raumschiff kann jeden Moment in die Luft fliegen. Aber James, wir müssen ihm helfen. Er will sonst sterben. Er ist schon zu schwer verletzt. Wir können nichts mehr für ihn tun. Vor unseren Augen spielt sich eine Tragödie. Die zahlreichen Explosionen und Erschütterungen haben offenbar ein Erdbeben ausgelöst. Die Erde tut sich auf. Links um das Raumschiff und den verletzten Frankenstein entsteht ein Krater. Frankenstein, nein! Beruhige dich. Glaub mir, es ist besser so. Frankenstein wäre in unserer Welt immer ein Ausgestoßener geblieben. Das ist unfassbar! Eben noch kämpfte ein 20 Meter großer, mutierter Junge gegen ein außerirdisches Raumschiff. Und jetzt ist von beidem keine Spur mehr übrig. Der Krater, der Frankenstein und das UFO samt Alien-Besatzung verschlungen hat, beginnt sich wieder zu schließen. Und wir bleiben zurück in einer Stadt der Trümmer, deren zerstörte Hochhaussilhouetten wie Mahnmale auf dem Grab von Frankenstein erscheinen. Unerträglich auch das pathetische, hemmungslos sentimentale Ende. Die Menschen benehmen sich so naiv und kopflos, dass die Monster sich am Schluss schon selbst erledigen müssen, damit die Welt im Lot bleiben kann. Außer panischem Herumgerenne, bodenlosen Dialogen und gelegentlichem völlig sinnlosen Bombenwerfen fällt dem Homo sapiens angesichts einer solchen Gefahr nichts ein. Dabei wird nicht klar, ob hier die Kampfkraft moderner Waffen verharmlost oder die Armee lächerlich gemacht werden soll. Der Aufwand, der hier betrieben wurde, mag beachtlich sein, doch dient er nur einem primitiven Spiel, in dem allein die Pyrotechniker bemerkenswerte Arbeit geleistet haben. Frankenstein in Hiroshima ist ein Radaufilm aus der untersten Schublade. Ist Frankenstein jetzt tot? Du weißt doch, es heißt, er kann nie sterben. Wir haben diesen unseren Sohn in unserem Hochmut verstoßen. Wir waren bereit, ihn zur Aufrechterhaltung unseres zweifelhaft egoistischen Lebensstils zu opfern. Ja, dazu hatten wir kein Recht. Und jetzt hat Frankenstein uns alle beschämt, indem er sein Leben für unseres gegeben hat. Und uns vor diesen scheußlichen Invasoren aus dem All gerettet hat. Ja. Und Frankenstein hätte wohl nie so viel Unheil über die Menschheit bringen können, wie wir es selbst immer und immer wieder fertiggebracht haben. Frankenstein in Hiroshima von Jörg Butgereit. Gesprochen: Erzähler Joachim Kerzer, Dr. James Adams, Thomas Dannegal, Dr. Takako Mizuno, Akiko Fujino, Dr. Pretorius, Peter Gröger, General Wolfenbach, Udo Schenk, Kritiker Jürgen May, sowie Philipp Brühl, Eckhard Hoffmann, Peter Schlesinger, Chirky Ikuta, Jennifer Antoni, Rüdiger Dambroth und Viktor Neumann. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.